Schönster Herr Jesus, Herrscher aller Enden, Gottes eingeborener Sohn. Dich will ich lieben, dich will ich ehren, du meiner Seele Freud und Kron. Schön sind die Wälder, schöner sind die Felder in der schönen Frühlingszeit. Jesus ist schöner, Jesus ist reiner, der unser traurig Herz erfreut. Schön wird erstrahlen einst der Tempel Gottes, der auf deinem Namen erbaut. Sich dir verbünden, fest in dir gründen, sei heut das Sehnen deiner Braut. Alle die Schönheit Himmels und der Erden ist verfasst in dir allein. Nichts soll mir werden, Liebe auf Erden, als du, herzliebster Jesus mein.